Omega Tau. Wissenschaft und Technik im Kopfhörer. Hallihallo, herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Omega Tau. Dieses Mal geht es mal wieder um die Fliegerei in gewisser Weise, aber anders als sonst. Es geht nicht um Flugzeuge, sondern es geht um Vögel. Allerdings geht es auch anders um Vögel, als man sich das jetzt vielleicht denkt. Es geht nämlich um künstliche Vögel. Es geht ganz konkret um den Smart Bird von Festo. Einen, ja, wenn man so will, fliegenden Vogel-ähnlichen Roboter, der flügelschlagend in der Luft bleibt, ferngesteuert. Und Festo hat das Ding dieses Jahr im Frühjahr vorgestellt und es hat seitdem ganz schön die Runde gemacht. Die haben sogar einen TED-Talk auf der TEDx in Edinburgh damit gewonnen, wenn man so will. Ja, und da Festo hier ganz bei uns ums Eck ist, eine Viertelstunde zu fahren, haben wir gedacht, wir fragen da mal. Und wir haben dann tatsächlich die Gelegenheit bekommen, uns da mal darüber zu informieren. Konkret haben wir uns mit Markus Fischer unterhalten, der ist Projektleiter des Smartbirds-Projekts. Das ist im Rahmen des Festo Bionic Learning Networks entstanden, einer Initiative, wo Festo zukunftsweisende Technologien und Ansätze ausprobiert. Festo beschäftigt sich ja eigentlich mit Automatisierungstechnik. Und Markus Fischer ist da Chef vom Corporate Design und eben auch Chef von diesem Bionic Learning Network und mit dem haben wir uns eine Stunde unterhalten. Wir haben bei der Gelegenheit den Vogel auch fliegen sehen und man hört natürlich beim Fliegen so die Geräusche, die da durch den Motor und die Mechanik kommen, aber wenn man sich die Ohren zuhält oder wenn ihr euch die Videos anguckt, die es dazu im Internet bei YouTube gibt, wir haben die verlinkt, dann sieht es echt schon ziemlich realistisch aus. Ist eine echt ziemlich coole Sache. Jo, wie üblich, brauch schon gar nicht mehr sagen, geht's damit los, dass sich unser Gast Markus Fischer vorstellt. Ja, mein Name ist Markus Fischer, ich bin Leiter Corporate Design und Leiter von dem Bionic Learning Network bei Festo. Bin dort dafür zuständig, zum einen für das Erscheinungsbild von Festo und zum anderen machen wir im Bionic Learning Network Future Concepts. Da geht es darum, von der Natur zu lernen und das auf die Technik zu übertragen. Mhm. Future Concepts heißt, ähnlich wie in der Automobilindustrie gibt es Concept Cars und dort nehmen wir uns immer Themen vor und setzen die als Future Concepts um. Mhm. Haben Sie da ein paar Beispiele? Ich meine, wir reden natürlich nachher ausführlich über den Vogel, über den Smartbird. Ja. Aber das ist ja nicht das erste Projekt, was Sie gemacht haben, sondern da gab es ja Vorläufer. Also unser erstes Projekt war ein Aracuda, hieß das, ein schwimmender Fisch. Dort haben wir die Schwanzflossenstruktur vom Fisch uns zum Vorbild genommen und haben die zweifach integriert. Einmal so, wie sie beim Fisch vorkommt. Da ist eine Finray-Struktur, heißt die. Die hat der Leif Kniese gefunden von der TU Berlin. Oder also was heißt das, Finray-Struktur? Finray-Struktur heißt Flossenstrahlstruktur. Das ist so, in der Schwanzflosse vom Fisch ist diese Flossenstrahlstruktur drin. Und diese hat Leif Kniese, also von der Firma Evologics, was ein An-Institut ist, an die TU Berlin gefunden und umgesetzt in eine mechanische Struktur. Mhm. Und diese mechanische Struktur haben wir benutzt, um bei diesem Aracuda die Schwanzflosse zu bauen und gleichzeitig den Rumpf zu bauen und den Rumpf auch mit fluidischen Muskeln von Festo zu bewegen. Mhm. Das Besondere daran ist, wenn man diese Finray-Struktur durch das Wasser zieht, dann wölbt sich die entgegen der Kraft einwirkenden Richtung und dadurch bekommt man sehr viel mehr Vortrieb. Mhm. Den als Rumpf zu benutzen, diese Struktur, hatte den Vorteil, dass wir eine komplexe S-Bewegung von dem Fisch, wie er schwimmt, also zum Beispiel einer Forelle, dass wir das nur mit zwei Aktuatoren übertragen konnten. Mhm. Okay, also war einfacher zu steuern dann und ja. Der Rest war kinematisch zwangsweise so, dass sich sinnvoll bewegt. Zu der Zeit oder ein Vorläufer war das Projekt RoboTuner am MIT und die haben in jedem Gelenkspunkt den Elektromotor sitzen mhm. und müssen dann die Elektromotoren zusammen steuern, was sehr aufwendig ist, um diese komplexe S-Bewegung hinzubekommen. Und da hatten wir nur diese Flossenstrahlstruktur und eben die zwei fluidischen Muskeln. Mhm. Das war zum Beispiel ein Vorläuferprojekt. Ein weiteres war Eric's Arm. Da haben wir versucht, Schulter, Oberarm, Unterarm und Hand mit fluidischen Muskeln von Festo nachzubilden. Der Mensch hat in dem Bereich 64 Muskeln, also auch solche, wo man die Finger zum Beispiel mhm. schließen kann. Und Wir haben das reduziert auf 32 Muskeln und haben zusammen mit der Forschung und Entwicklung von Festo diese Kinematik nachgebaut. Was sind fluidische Muskeln? Fluidische Muskeln sind Schläuche, die, wenn man sie mit Luft befüllt, sich definiert zusammenziehen um 20%. Also wenn ich einen Schlauch habe, ich befülle den, dann dehnt der, geht der auseinander und gleichzeitig zieht er sich zusammen. Der Vorteil gegenüber einem pneumatischen Zylinder ist, er ist extrem leicht, weil er eben eine Elastomerstruktur ist, die mit Aramidfasern verstärkt wurde. Und der nächste Vorteil ist, dass die Luft wirkt auf die Umfangsfläche von dem Schlauch und man hat die zehnfache Anfangskraft. Mhm. Also im Vergleich zu einem Kolbensystem, da wirkt die Kraft oder der Luftdruck nur auf die Kolbenfläche und hier wirkt der Luftdruck auf die Umfangsfläche vom Muskel und hat dadurch die zehnfache Anfangskraft, was natürlich ein System sehr kräftig und sehr leicht macht. Mhm. Interessant. Wir sind hier gerade durch die Ausstellung gelaufen, da haben wir auch einen Pinguin gesehen und einen Rochen. Pinguin und Rochen sind auch Beispiele. Da hatten wir jedes Jahr, also in den Jahren, jeweils zwei Projekte gemacht. Einmal Pinguin im Wasser und Pinguin in der Luft und das andere Mal den Rochen, Manta-Rochen im Wasser und in der Luft. In der Luft heißt aber durch Helium oder irgendwas erstmal die Gravitation besiegt, oder? Also bei dem Air Ray, das ist also unser Rochen in der Luft, der hat als Auftrieb ein Heliumballonett und mit diesem Heliumballonett überwindet er die Schwerkraft. Also das heißt, durch das Heliumballonett haben wir 1,6 Kilogramm angehoben, so schwer war die Struktur mit 4,20 Meter Spannweite. Und den Vortrieb hat er erreicht durch diesen Flügelschlag. Mhm. Und der Flügelschlag war wiederum eine weiterentwickelte Flossenstrahlstruktur. Wir haben den Flügel dann verdreht, nach oben geschlagen und oben umgedreht und dann wieder abgeschlagen. Und so haben wir Vortrieb erzeugt, nicht den Auftrieb. Ja. Sie haben gesagt, Sie haben den Air Ray und den Aqua Ray. Das heißt, gleiches Prinzip, unterschiedliches Medium. Das heißt, Vortrieb funktioniert in beiden Medien prinzipiell gleich. Vortrieb zu erzeugen funktioniert in beiden Medien gleich. Natürlich muss man mit dem Dichteunterschied von Luft und Wasser zurechtkommen und hat deshalb auch ganz andere Leistungen, die man einbringen muss und auch andere Leistungsgewichte. Mhm. Okay. Warum machen Sie das? Also wir reden vielleicht gleich noch drei Takte drüber, was Festo sozusagen im Ernst macht. Wie passt dieses Bionic Learning Network zu dem Kerngeschäft von Festo? Was soll das? Ich meine, also, dass es Spaß macht und cool ist, ist klar. Ja. Ne, aber also das Kerngeschäft von Festo ist die Automatisierungstechnik. Da geht es darum, für Kunden in ganz vielen unterschiedlichen Branchen Teile von A nach B zu bewegen. Das ist unser Kerngeschäft und darüber hinaus haben wir noch den Bereich Didaktik. Dort haben wir zum einen Training und Consulting, wo wir Jugendliche ausbilden in den Bereichen Mechatronik, Elektronik, Mechanik und auch Hydraulik. Und der andere Bereich von der Didaktik sind die Lernsysteme. Da geht es darum, dass wir Schulen und Hochschulen und Universitäten damit ausstatten, dass dort Lernsysteme zur Verfügung stehen, die realitätsnah sind. Das heißt, wir haben dort Industrieprodukte und die jungen Ingenieure lernen an Industrieprodukten wie Pneumatik, wie Elektrik, wie Hydraulik funktioniert. Mhm. Das ist das Kerngeschäft von Festo. Wir sagen im Bionic Learning Network, wir haben die Möglichkeit, von der Natur zu lernen und es auf die Technik zu übertragen. Die Natur hat über Jahrmillionen sich immer wieder evolviert und hat dadurch neue Konstruktionen hervorgebracht. Es gab eine Zeit vor circa 100 Jahren, da gibt es zum Beispiel den Franz Relot, das Lehrbuch der Kinematik ist eigentlich die Grundlage für die Ingenieursausbildung oder war es zu der Zeit. Und er hat schon ein Kapitel geschrieben, Kinematik im Tierreich. Mhm. Das heißt, es war also sehr wohl schon vor 100 Jahren verankert, sich damit zu beschäftigen, wie funktioniert eigentlich Kinematik bei lebenden Systemen. Mit aus meiner Sicht mit einem Paradigmenwechsel, dass man sagt, okay, wir haben eigentlich genügend Energie, aber wenig Arbeitskraft, ist dieses ganze Thema mehr oder weniger in Vergessenheit geraten. Also in den letzten es war nicht wichtig, effizient zu sein, weil wir hatten genug Energie, um ineffiziente Systeme zu bauen. Ja, genau, so kann man sagen. Also wenn man auf 100 Jahre zurückschaut, Gustav Eiffel oder auch Joseph Paxton, die haben sehr darauf geachtet, wie viel Material sie einbringen. Mhm. Und da war die Arbeitszeit eben nicht so wichtig. Also es hatte genügend Arbeiter, die das dann zusammen montieren. Und aufgrund dessen, dass die Löhne dann immer mehr gestiegen sind, ist die Produktivität wichtiger geworden und viele Systeme sind auf Produktivität hin optimiert worden und weniger auf Energieeffizienz. Und dieser Paradigmenwechsel ist aus meiner Sicht jetzt wieder da. Die Energie wird teurer, wird jährlich teurer und aufgrund dessen lohnt sich es natürlich auch, mit energieeffizienten Systemen zu beschäftigen. Interessant finde ich da, die Pharmaindustrie hat das immer gemacht. Also als Pharmaindustrie war es immer interessant, von der Natur zu lernen, die Wirkstoffe in der Natur anzuschauen und zu klassifizieren und zu schauen, was können wir aus der Natur und Wirkstoffe, die die Natur einsetzt, lernen, um die Menschen gesund zu erhalten. Dort war das selbstverständlich und ist nie verschwunden. Im Industriebereich ist aufgrund des Paradigmenwechsels ein Teil verschwunden. Es gab dort auch Leute wie in Deutschland zum Beispiel den Professor Nachtigall oder auch den Professor Rechenberg, die das immer weiter betrieben haben. In gewisser Weise ist das, was ich hier gesehen habe, Robotik. Also insbesondere hier da die Robotinos, die da Fußball spielen. Wie unterscheiden sich bionisch inspirierte Systeme von Robotik allgemein? Klar, man will es so machen wie in der Natur, aber was hat das für den Ingenieur, für den Mechaniker, für den, wer auch immer dann da an den Bau der Systeme beteiligt ist? Was sind die zentralen Herausforderungen? Aus meiner Sicht die zentralen Herausforderungen, die sozusagen aus der Natur kommen, sind nachgiebige Systeme zu machen, sehr leichte, sehr effiziente Systeme zu machen und auch Materialien zu verwenden, die seither nicht so verwendet wurden. Also zum Beispiel gibt es bei dem Aquaray, da hat der Herr Kniese diese Struktur teilweise genäht. Also nähen für eine Carbonfaserstruktur ist eigentlich keine angewandte Produktionsmethode. Das hatte aber trotzdem einen Sinn, an der Stelle das so zu machen. Und aufgrund dessen, dass man dort nochmal genauer hinschaut, findet man auch nochmal neue Ansätze und überlegt, nochmal anders zu programmieren. Weiterer Punkt war zum Beispiel beim adaptiven Greifen, dass wir das Lasersintern eingesetzt haben. Lasersintern kann man sozusagen Dinge wachsen lassen. Ich kenne das noch von meiner Lehre als Werkzeugmacher. Dort hatten wir als Produktionsmethoden immer Drehen, Fräsen, Bohren. Genau, was schon speziell war, war praktisch das Erodieren zur Verfügung. Und bei Erodieren war so, der Hinterschnitt ist sozusagen leicht angedeutet. Also oder kann man vielleicht damit machen. Und plötzlich können wir Dinge ausdrucken und sind damit in Geometriefragen viel freier, als wir das seither waren. Eine Frage noch zum Bionic Learning Network, das heißt ja Network. Ja. Warum? Also Network heißt deshalb, weil wir das nicht alleine machen. Wir vernetzen uns jeweils zu den Projekten mit externen Partnern, mit Hochschulen, mit Studenten, um so ein Projekt zu machen. Also wir hatten zum Beispiel eins der ersten Projekte aus 2006, waren Hoovercraft. Die beiden Studenten von der Fachhochschule in Bielefeld, die hatten vorgeschlagen, einen Hoovercraft zu bauen mit Schubvektorsteuerung. Und ich fand es so interessant, dass ich gesagt habe, jawohl, die unterstütze. Dann machen wir ein Projekt draus im Bionic Learning Network und die können ihr Projekt dann als Prototyp realisieren. Ich kannte das vom Architekturstudium her, da hat man immer Pläne gezeichnet, aber nie was real gemacht. Und das Schöne ist ja eigentlich, wenn man dann das in die Realität bringt, weil dann beweist sich ja auch erst, ob die Planung also Substanz hat oder ob sie eben keine hat. Und da haben wir die beiden Studenten unterstützt. Die wollten beide in die Automobilindustrie Und die hatten dann die Möglichkeit, ihre Arbeit bei der Hannover Messe zu präsentieren im Bionic Learning Network. Und dadurch hat sich ein Kontakt ergeben zum Deutschen Museum. Und die hatten die Möglichkeit, ihre Diplomarbeit ein Dreivierteljahr lang am Deutschen Museum auszustellen. Cool. Und der eine ist heute bei Mercedes und der andere ist zu BMW gegangen. Und keiner zu Festo. Keiner zu Festo. Ziel verfehlt. Aus meiner Sicht nicht, weil im Netzwerk ist es immer wichtig, dass man Win-Win-Situationen erschafft und Win-Win-Situationen nutzen langfristig immer beiden Parteien. Ja. Und so betreiben wir auch das Bionic Learning Network. Also jeder, der sich einbringt, muss einen Vorteil davon haben, sonst macht das nicht öfters. Falls Hörer, Studenten eine gute Idee haben, können die sich bei Ihnen melden, oder? Können die sich bei mir melden. Ich schaue mir die Projekte an. Wir haben natürlich Kriterien, welche Projekte bei uns reinpassen und welche nicht. Und dann kriegen die eine Rückmeldung und es wird entschieden, ob wir das verfolgen oder eben nicht verfolgen. Na, vielleicht meldet sich ja einer. Ja. Okay, ich denke, dann können wir jetzt mal zum Hauptthema übergehen, zum Smart Bird, ein künstlicher Vogel. Kann man das so zusammenfassen? Ja, also es ist ein künstlicher Vogel oder ein künstliches Flugmodell, das neue Eigenschaften hat, die es zuvor so noch nicht gab. Das heißt also insbesondere, es produziert im Gegensatz zu dem Airray, über den wir vorher geredet haben, der ja zwar mit Flügeln den Vortrieb erzeugt hat, aber durch Scheißerei, Helium. Das Helium, quasi die Gravitation erschlagen hat. Wir haben ja nie gesagt, dass er also das Helium sozusagen nicht drin hat. Das wir stimmt. haben ja immer gesagt, er hat das Helium drin. Das ist lustig, diese Unterscheidung zwischen Fahren und Fliegen, und Fliegen in der Luftfahrt, die gibt es in Deutschland, die gibt es aber auf der Welt so nicht. Okay. Also in USA heißt to fly a balloon und to fly a plane ist sozusagen das Gleiche. Interessant. Und in Deutschland machen wir aber diese Unterscheidung zwischen leichter als Luft und schwerer als Luft. Mhm. Und Air Ray war ein Hybrid. Mhm. Und Smartbird ist ein reines Fluggerät. Mhm. Und schlägt mit den Flügeln. Das schlägt mit den Flügeln. Das Besondere an, also Ornithopter gibt es auch viele, wenn man dort auf den Seiten schaut, gibt es also immer wieder. Das Besondere an Smartbird ist aus meiner Sicht, er hat einen geknickten Flügel und er hat eben diese aktive Torsion integriert. Ja. Und diese aktive Torsion hatten wir bei Airway auch schon. Ja. Wir haben sie nur nicht dazu genutzt, um damit Vortrieb und Auftrieb zu erzeugen. Da reden wir nachher im Detail nochmal drüber. Eine Frage, die ich mir immer gestellt habe, als ich mich da so ein bisschen vorbereitet habe, war, ist es allgemein klar, wie Vogelflug funktioniert und die Herausforderung war jetzt in Anführungszeichen nur, das nachzubauen oder war ein Teil des Smartbird-Projekts auch erstmal quasi rauszukriegen, zu entschlüsseln, wie das denn überhaupt funktioniert, was man dann da bauen muss? Bei Smartbird war sicher die Herausforderung zu sagen, was ist die Essenz am Vogelflug. Da hatten wir auch den Dr. Wolfgang Sendt mit eingebunden. Er hat sein Leben lang als Physiker in der Aerodynamik und in der Aerolastik bei der DLR in Göttingen gearbeitet. Mhm. Und sein Hobby war sein Leben lang, sich mit dem Vogelflug zu beschäftigen. Und er hat sich da nicht nur sozusagen hobbymäßig damit beschäftigt, sondern weil er ja Wissenschaftler ist, so wissenschaftlich, dass er dort sozusagen raus extrahieren konnte, was macht den Vogelflug aus. Er hat auch zum Beispiel bei dem Bärblinger-Wettbewerb mitgemacht und hat dort eine Projektskizze eingereicht, die auch beim Bärblinger-Preis prämiert wurde für ein flügelschlagendes Flugzeug. Bärblinger-Wettbewerb ist was? Klingt nach Ulm? Also der Bärblinger-Wettbewerb ist in Ulm, von der Stadt Ulm, ein ausgelobter Wettbewerb, der immer wieder schaut, welche neuen Innovationen gibt es im Bereich der Luftfahrt. Der erste Bärblinger-Wettbewerb war sozusagen das Flugmodell von dem Alfred Bärblinger nachzubauen und dann über die Donau tatsächlich versuchen zu fliegen. Und da hat es ja ein Teilnehmer auch geschafft. Und seitdem macht die Stadt Ulm, schreibt immer wieder diesen Wettbewerb aus und schaut nach Innovationen im Bereich der Luftfahrt. Da gab es vor Jahren mal in dem Zusammenhang einen Wettbewerb, das fliegende Fahrrad. Und wir haben da damals mitgemacht und haben ein Fahrrad mit einem alten Drachen verbunden. Geflogen ist es nicht, aber es war echt, war sehr witzig. Sie haben gerade gesagt, dieser Dr. Send hat quasi da das, die Essenz des Vogelflugs identifiziert. Was ist diese Essenz? Ist das gerade diese Torsionsgeschichte? Weil dass der Flügel schlägt, das sieht man ja. Also Flügel, passiv schlagende Flügel, da gibt es viele Modelle. Und, was heißt passiv schlagender Flügel? Das heißt, wenn man zum Beispiel ein Blatt Papier nimmt und das auf- und abschlägt, dann wölbt sich das Papier entgegen der Kraft einwirkenden Richtung und gibt dann schon von sich aus eine Flügelform. Das haben wir zum Beispiel so gemacht beim Air Penguin. Dort hatten wir einen Flügelholm und eine ganz leichte Struktur draufgelegt. Die war nur 2 mm stark und durch dieses Bewegen in der Luft hat sich die Deckschicht so verformt, dass es ein Flügelprofil war. Und das nennen wir passiv schlagender Flügel. Okay. Und alle, egal ob Kolibri oder andere Vögel, die es auch zum Kaufen gibt, das sind entweder Luftklatschen, also 2 Flügel, die man zusammenschlägt und die Luft nach hinten durchdrückt und so beschleunigt, oder sind passiv schlagende Flügel, wo aufgrund des Drucks oder durch die Bewegung der Flügel, das Flügelprofil geformt wird. Und bei uns das Neue war, den Flügel aktiv zu verdrehen. Aktiv heißt mit einem Modellbauservo an den Handflügeln zu verdrehen. Das heißt also, wenn man sich die Bewegung von dem Vogel anschaut, wie kann man das beschreiben? Der Flügel geht nach oben, dabei... Das kann ich kurz beschreiben. Ein Satz zuvor noch. Der Unterschied zwischen aktiv schlagendem Flügel und passiv schlagendem Flügel ist, beim passiven Flügel haben wir ungefähr 30% aerodynamischer Wirkungsgrad und beim aktiv schlagenden bis zu 80%. Ist auch wirklich nachgewiesen und nachgerechnet und auch nachexperimentiert worden. Das heißt, wir wissen, dass wir mit dem aktiv schlagenden Flügel praktisch um 50% in Effekt, also aerodynamisch höheren Wirkungsgrad haben. Okay. Und das heißt, warum kommt der Smartbird vom Boden weg? Weil er eben diese aktive Torsion hat und die Luftströmung viel besser ausnutzt. Jetzt, was passiert dort? Wir haben einen Flügel, der ist geteilt in einen Armflügel und in einen Handflügel und dazwischen haben wir ein Gelenk. Ja. Der Armflügel ist ein Flügelprofil, wie das bekannt ist, und der Handflügel, der hat jetzt die Möglichkeit, dass man diesen verdreht, aktiv verdreht. Also um das in Luftfahrtbegriffen auszudrücken, man kann den Anstellwinkel verändern. Richtig, genau. Ja. Und wenn wir jetzt unten sind, dann verstellen wir den Anstellwinkel positiv. Wir schlagen nach oben, drehen dann innerhalb von 2/100 Sekunden den Anstellwinkel um, negativ, und schlagen nach unten. Und dann wieder 2/100 Sekunden umdrehen, wieder nach oben schlagen. Und das Prinzip, das Sie gerade beschrieben haben, das ist bei allen Vögeln so umgesetzt, vom kleinen Spatz bis zum großen Geier. Da ist es so, dass man immer noch genauer hinschauen müsste und noch nicht alles weiß. Ja. Das Thema dort ist, oft waren in dem Bereich Biologen unterwegs und die haben das immer aus biologischer Sicht beschrieben und es waren noch zu wenige Aerodynamiker und Aerolastiker in dem Bereich und haben sehr genau hingeschaut. Also da ist auch noch Forschungsarbeit zu leisten, um das noch viel besser rauszufinden. Sie haben gerade schon grob beschrieben, wie der Vogel mechanisch von den Bauteilen her ausgelegt ist. Armflügel, Handflügel, Torsion, Modellbauservos, die Anstellwinkelveränderung erzeugen. Was hat das Ding sonst noch an, ich sag mal, Motoren und anderen Aktoren, die den Flug an sich, oder bleiben wir mal beim Flügel vielleicht, die den Flügel mitsteuern? Wir haben in der Mitte einen elektrischen Antrieb. Also eine Batterie, wo kommt die Energie her? Wir haben eine Batterie, wir betreiben mit der Batterie einen elektrischen Antrieb. Dort haben wir 3 Holzsensoren drauf, dass wir genau wissen, wo sich der Motor zu jeder Zeit befindet. Warum ist das wichtig? Das ist wichtig, weil wir auf- und abschlagen und dieses Auf- und Abschlagen und dieses Verdrehen, das muss koordiniert zueinander erfolgen. Und wenn wir nicht wissen, wo sich der Flügel befindet, Okay. Dann können wir auch nicht wissen, wann wir verdrehen müssen. Also mit anderen Worten, das ist nicht gesteuert, das ist geregelt. Das ist geregelt, okay. Genau. Mhm. Ja. Dieser Motor hat 3 Holzsensoren und der treibt dann Getriebe an. Nach dem Getriebe kommt eine Kurbelmechanik. Die Kurbelmechanik hat integriert wie eine Baggermechanik, wie eine Mechanik von einer Baggerschaufel. Und das ist sozusagen auch der geteilte Flügel. Mhm. Diese Baggerschaufel und die Mechanik hat den Vorteil, dass wir im Getriebe keinen Totpunkt haben. Das heißt, man kennt ja die Totpunkte beim Automobil, deshalb nicht Einzylinder, weil der dann auf- und abschlägt, sondern Vierzylinder, dass das runterläuft. Und über die Mechanik und über die Hebelmechanik vom Bagger haben wir das geschafft, dass das komplett rund läuft. Dann schlägt es nicht so beim Auf- und Abschlagen. Ja. Das macht die Sache natürlich also sehr viel runder und auch effizienter im Betrieb. Ja. Das heißt also, der gesamte Flügelapparat besteht aus einem Motor, richtig, einem Getriebe und dann wahrscheinlich 2 von diesen Modellbau-Servos. Ja. Das ist eigentlich für das, oder die Bewegung sieht ja eigentlich relativ komplex aus, wenn man sich die anguckt. Ne? Also das Ellbogengelenk bewegt sich, die Dinger verdrehen sich. Das ist eigentlich relativ wenig Motorik für so viel Bewegungsfreiheitsgrad. Sie wissen, was ich meine, vielleicht blöd formuliert. Ja, das ist gerade die Herausforderung. Ja. Also was beim Vogelflug oder überhaupt bei Flugzeugen immer gefordert ist, ist natürlich extremer Leichtbau und in dem Fall komplexe Bewegungen mit möglichst wenig Motoren zu schaffen. Ja. Also das mit möglichst viel Motoren und mit möglichst viel Aufwand zu schaffen, wäre technisch gedacht vielleicht einfacher. Die Herausforderung war ja gerade mit möglichst wenig Mitteln das zu erreichen und dann wird es auch effizient. Ja. Was hat der Motor ungefähr von der Leistung? Wie viel? Wir brauchen 25 Watt, um zu starten und okay. Im Flug haben wir dann also 16 bis 18 Watt gemessen. Wir meinen, das ist noch weniger. Wir haben 3 Modelle gebaut und wir denken, dass wir das Schlechteste gemessen haben, aber da war 16 bis 18 Watt. Mhm. Wo wir gerade über die Elektrik und die Watts reden, ja. Sie haben ja gesagt, dass Effizienz wichtig ist. Mhm. Kann man die Effizienz messen? Wirkungsgrad fällt mir da als Stichwort ein. Ja. Gibt es da Aussagen dazu? Das kann man messen. Da gibt es die Möglichkeit, dass man einen Rundlauf hat. Da gibt es den Schulz-Marais, der hat es um 1890 Bilder gemacht von Möwen, die er in den Rundlauf eingespannt hat, ohne Rücksicht auf den Türschutz und hat dann die Vögel und die Tauben waren das auch fotografiert und dann gesehen, wie diese Flugsequenzen sind bei den Tauben. Diesen Rundlauf hat dann auch der Otto Lilienthal weiterentwickelt und hat damit auch Versuche gemacht. Herr Dr. Sendt hat sich einen eigenen Rundlauf gebaut und dort kann man zum einen das Flugzeug schleppen und zum anderen kann man das Flugzeug selber fliegen lassen. Mhm. Und dort können wir den Gesamtwirkungsgrad bestimmen. Was wir dann noch gemacht haben, war den elektromechanischen Wirkungsgrad bestimmt. Also das heißt, wir haben einen Motor, wir haben ein Getriebe und wir haben dann geschaut, was kommt eigentlich an Schlagleistung an nach der mechanischen Leistung. Okay, aber noch vor den aerodynamischen Verlusten. Vor den aerodynamischen Verlusten. Okay. Und jetzt haben wir den Gesamtwirkungsgrad und wir wissen, dass elektromechanischer Wirkungsgrad mal aerodynamischer Wirkungsgrad den Gesamtwirkungsgrad gibt. Ja. Das heißt, wir können dann den aerodynamischen Wirkungsgrad extrahieren. Mhm. Und der ist wo ungefähr? Also der aerodynamische Wirkungsgrad geht hoch bis zu 80% und der elektromechanische Wirkungsgrad war bei ungefähr 45%, weil da ist aus meiner Sicht noch Optimierungspotenzial drin und dann haben wir einen Gesamtwirkungsgrad von ca. 38%. Mhm. Wenn ich mir ein normales Modellflugzeug nehme, nehmen wir mal an, wir bauen es genauso leicht, wir tun den gleichen Motor rein, ist es dann weniger oder mehr wirkungsgradmäßig effizient? Also mit anderen Worten, hat dieser Vogel Vorteile verglichen mit dem normalen Modellflugzeug? Oder? Das normale Modellflugzeug, kann man da sagen, gibt es schon seit über 100 Jahren. Klar. Wir haben jetzt in dieser Konstruktionsart das erste gebaut. Ja. Und man kann sagen, man ist in einem vergleichbaren Bereich. Okay. Wobei es da auch so ist, Propeller funktionieren in einem bestimmten Drehzahlbereich optimal und in anderen Drehzahlbereichen nicht optimal. Das heißt, sie haben auch dort das Problem, dass der Wirkungsgrad nicht immer der gleiche ist. Ja, dafür gibt es ja dann Verstellpropeller, um das weiter zu optimieren. Aber ja, wollen wir jetzt nicht groß genau, also weiter... Genau, also das heißt, dort wurde dann in den letzten 100 Jahren ganz schön viel Energie reingestreckt, das auch zu optimieren. Und diese Entwicklungsspirale hätte man sozusagen noch beim Flügelschlagmodell. Ja. Der Grund, warum ich frage, ist einfach, die Natur macht Dinge immer besonders effizient und warum hat die Natur keinen Propeller? Ja, also das ist ja die Frage, die man sich stellt. Es muss ja einen Grund geben, dass der Vogel funktioniert wie ein Vogel. Und also da gibt es verschiedene Beispiele. Zum Beispiel der Professor Rechenberg in Berlin hat jetzt eine Spinne gefunden, also vor 2-3 Jahren, die sich tatsächlich abrollt. Dort gibt es zumindest diese Rollradbewegung. Und soweit ich weiß, gibt es auch noch Geißeln, die also in einem Stimmt, Rad, ja, genau, die so einen Propeller auch so haben. Genau. Ja. Ich kann die Frage nicht beantworten, warum das so ist. Was wir sehen halt im Vogelflügel, dass das ein sehr gutes Beispiel ist für Funktionsintegration. Mhm. Also den Auftrieb und den Vortrieb in eine Struktur zu bringen, stimmt, das ist eine spannende Sache. Und da kann man sagen, okay, das kann man sich jetzt anschauen, bringt es Vorteile, bringt es keine. Ja. Für uns war es so interessant, dass wir gesagt haben, wir wollen uns mal näher damit beschäftigen. Und ich denke, wenn man jetzt wieder in die Ableitungen, in die Industrietechnik geht, also Funktionsintegration ist immer ein probates Mittel für neue Innovationen. Ja. Gehen wir nochmal kurz zurück zum Vogel. Wir haben gerade über die Gelenke, Mechaniken, Antriebe geredet. Mhm. Wir haben insbesondere die für den Flügelschlag diskutiert. Jetzt hat der Vogel aber noch andere bewegliche Teile. Der braucht ja irgendwie noch die Möglichkeit, die Richtung zu steuern und so weiter. Was hat er da sonst noch an Aktoren? Das ist noch ein Modellbauservo, das kombiniert die Kopf- und die Schwanzbewegung. Für quasi das Seitenruder. Das Seitenruder ist über Kreuz, also Kopf und Schwanz sind sozusagen, wenn sich der Kopf nach links bewegt, bewegt sich der Schwanz nach rechts und das ist gekoppelt, sodass man da nur in Anführungszeichen einen Aktuator braucht. Ja. Ich habe irgendwas gelesen, auch noch von Gewichtsverlagerung. Gewichtsverlagerung findet eben statt, wenn man den Kopf und den Schwanz nach links bewegt, dann hat man schon mehr Gewicht außerhalb von der Mitte und dadurch kommt man auch noch leichter um die Kurve. Und gleichzeitig bewegt man ja die Schwanzflosse und dadurch setzt man auch den Impuls, dass man um die Kurve kommt. Was wir jetzt noch neu optimiert waren, was bei dem Smartboard, den Sie heute sahen, schon implementiert ist, wir haben die Möglichkeit, mehr oder weniger stark die Torsion zu steuern. Ja. Das heißt, wir können, wenn wir eine Kurve fliegen, den Kurven außen liegenden Flügel stärker torsieren und den Kurven innen liegenden Flügel weniger torsieren. Ja. Das war auf der Hannover-Messe noch nicht drin und das ist in den Beschreibungen auch noch nicht drin. Das haben wir jetzt erst in den letzten Tagen die Software abgedatet und können das jetzt so machen. Und dadurch ist er noch sehr viel agiler geworden. Mhm. Also ich konnte das jetzt heute schon sehen, dass er eben sehr enge Kurven auch fliegen kann. Ja. Da vielleicht kurz der Hinweis für euch Hörer, ne? Da hatten wir kurz die Episode mit dem Dick Ewers über den NASA-Versuch, wo sie eine F-18 mit einem Aero-Elastic Wing eben hatten, wo genau das an dem richtigen Flugzeug ausprobiert wurde. Ja. Ein Höhenruder hat er auch sozusagen im übertragenen Sinne? Oder wie wird gesteuert, ob er rauf oder runter fliegt? Geht es nur durch mehr oder weniger Flügelschlag? Da ist es so, der Kopf kann sich ja links und rechts bewegen und der Schwanz auch und kann sich auch hoch und runter bewegen. Okay. Also das ist dann das nächste Servo, das wir noch brauchen. Okay. Also jetzt haben wir alle Servos durch. Also Motor, zwei Torsionsservos, einen Servo für die Seiten- und Seitenrudergeschichte, Seitenruder, Kopf und Schwanz und eins für den Höhenruder. Okay. Genau. Trotzdem ist es so, natürlich, wenn wir stärker, also zum einen Höhenruder geben und dann noch stärker schlagen, dann kommt man sozusagen schneller weg. Ja, klar. Ja, ja. Ansonsten, wenn man sich die Mechanik da drin anguckt, ist da sehr viel filigrane Kohlefaser, so wie das auf den ersten Blick ausgesehen hat. Das kann man so zusammenfassen. Also wir haben Kohlefaserteile so ausgefräst, dass die eben sehr, sehr dünn sind und dass eben das Gesamtgewicht nur 450 Gramm ist. Da muss man dazu sagen, unsere Aufgabe war, diesen Vogel indoor zu fliegen. Ja. Also indoor heißt, unter dem Vogel sind Menschen und die Menschen dürfen nicht gefährdet werden. Also die dürfen nicht verletzt werden, wenn ein Stromausfall ist oder wenn irgendwas passiert. Deshalb haben wir dort auf extremst den Leichtbau geachtet und die ganze Struktur nur 450 Gramm schwer gemacht. Jetzt hat er noch Flügel dran und wenn der Strom ausfallen würde, dann würde er zum einen noch immer segeln. Das war so unsere eine Option. Das andere ist, wenn sozusagen der Bolzen für den Flügel bricht, dass dann ein Flügel nach oben klappt, dann würde aber trotzdem noch irgendwie segeln. Und da waren wir uns eigentlich alle einig, dass dann 450 Gramm nichts ausmachen können. Das Thema dort war, der erste Smartbird, der hatte noch keinen Knickflügel und der hatte auch ein Zahnrad, das aus Stahl war drin und der war 800 Gramm schwer. Das hat im Außenbereich den Vorteil, dass er sehr viel stabiler in der Luft ist und nicht so schnell verblasen wird sozusagen. Ja. Auch diese Struktur ist geflogen und war also draußen auch gut zu fliegen. Mhm. Indoor haben wir es nicht gemacht, weil wir das einfach nicht bringen können, dass das dort irgendwie eine Verletzungsgefahr potenziell möglich ist. Habt ihr mal die Gleitzahl von dem Ding gemessen, also ohne Flügelschlag, wie das Ding dann gleitet? Ich stelle mir vor, das ist relativ leicht, niedrige Flächenbelastung, dürfte nicht besonders gut gleiten oder täusche ich mich? Also ehrlicherweise, wir haben es nicht gemessen, okay. Das müssen wir noch machen. Unsere Schätzungen sind bei 1 zu 10 bis 1 zu 15, aber wir wissen es nicht. Also wir wollen jetzt nichts behaupten, was wir nicht gemessen haben. Ja. Gleitzahl ist nochmal das Thema. Wir waren outdoor bei wenig Wind und da war es so, da ist er in der Thermik gesegelt. Cool. Also das geht und dann braucht man auch gar keine Energie. Super, cool. Das finde ich, das ist echt cool. wir hatten, glaube ich, noch gar nicht drüber geredet, 450 Gramm Gewicht. Wie groß ist das Ding? Also Smartbird hat 2 Meter Spannweite. Wir haben uns die Silbermöwe als Vorbild genommen. Die Silbermöwen haben in der Regel bis zu 1,70 Meter Spannweite. Wir sind dort etwas drüber gegangen. Das hängt auch mit dieser Anforderung Indoor-Flug zusammen. Der Grund war, wir wollten Indoor auch enge Kurven fliegen können. Und wenn wir dort kleiner werden, müssen wir schneller sein und schneller ist nicht besser über Leuten und in begrenzten Räumen. Ja. Also wir sind dann auch schon in kleinen Fernsehstudios geflogen und da war das eigentlich gut, etwas mehr Spannweite zu haben. Wenn wir jetzt gerade nochmal kurz den Vergleich herstellen zwischen dem Smartbird und dem echten Vogel. Wir haben gesagt, die Flügelkinematik, die Bewegung ist gleich, die Größe ist ungefähr gleich. Die Masse ist sicherlich nicht gleich. Ein echter Vogel ist schwerer, würde ich mal behaupten. Also der ist schwerer, ja. Ja. Und andere Eigenschaften, wie zum Beispiel die Leistung, die der Vogel durch seine Muskeln in die... Also welche anderen Eigenschaften sind vergleichbar und wo mussten sie... Ich denke, das Profil ist bestimmt auch nicht das gleiche. Also wo gibt es Abweichungen und warum? Gut, also wir machen immer noch ein, in Anführungszeichen, technisches Konstrukt. Das ist nicht aus... zum Beispiel auch keine Federn. Ja, da heißt ja auch immer, die Federn seien wichtig für den Vogelflug. Ja, der Vogel hatte irgendwie mehr Zeit, um sich zu optimieren. Da sind wir einfach noch nicht so weit. Und man kann sich ja, wenn man so ein Projekt macht und nur eine begrenzte Zeit hat, sich nicht alle Aufgaben sozusagen heranziehen. Also das heißt, wir haben auch mit Deckmaterialien experimentiert. Wir haben dort Stoff versucht, andere Dinge gemacht. Und irgendwann muss man halt sagen, jetzt müssen wir es fertig machen, jetzt kommt die Messe und dann kann man, die Messe wird nicht verschoben und dann muss man das bringen, was man hat. Und natürlich gibt es weitere Themen, wo man sagen kann, da kann man noch viel weiter gehen. Also wenn man den Smartbird jetzt anschaut, dann sagen auch manche, der Knick von dem Flügel, der könnte noch weicher sein. Ja. Natürlich, also die Natur hat Gradientenmaterialien, da kann man von Knorpel an den Ohren bis Knochen hart dazwischen einstellen. diese Möglichkeit hatten wir so noch nicht oder war dann auch nicht die Zeit, da alle Probleme sozusagen oder alle Herausforderungen zu lösen. Und wir haben uns dann insofern beschränkt, dass wir gesagt haben, dieses Vogelflug-ähnliche Bild ist uns jetzt eigentlich mal das Wichtigste und diese aktive Torsion ist uns das Wichtigste. Und wir haben dann versucht, darauf hin zu optimieren und zu schauen, das mit möglichst, in Anführungszeichen, geringem Aufwand dort so weit zu bringen. Der Grund, warum ich gefragt habe, ist, dass man sich ja dann vorstellen kann, wenn man eben jetzt sowas hätte wie Muskeln oder Federn, dass dann die der Gesamtwirkungsgrad eben noch steigen würde. Also mit anderen Worten, die Natur macht schon noch mehr clevere Dinge, als in Anführungszeichen einfach nur den Flügel zu torsionsmäßig zu verstellen. Also da steckt schon noch mehr dahinter, hinter dem Vogel, dass der mit der höheren Masse dann auch fliegen kann. Das ist richtig, auf jeden Fall. Auch wenn man sieht, wie wir jetzt auf- und abschlagen zum Beispiel. Da ist es so, wenn man solche Highspeed-Aufnahmen anschaut von Tauben oder auch von Möwen, dann gibt es bei Tauben das zumindest, dass die beide Flügel oben zusammenschlagen. Also das hört man auch, wenn man mal drauf achtet. Ja. Beim Start nehmen die Flügel so weit hoch, 180 Grad, dass sie oben die Flügel zusammenschlagen und dann machen sie einen großen Ruderschlag und holen aus und stoßen dann, können sie nicht, weil dann der Körper kommt, aber fast unten auch wieder zusammen. Das heißt, die ziehen dort mit ihren Flügeln 300 Grad voll durch. Also das haben wir noch nicht realisiert. Da gibt es noch ein riesen Optimierungspotenzial. Und jedes Projekt zeigt uns aufs Neue, wenn wir in die Natur schauen, wir haben so viel faszinierende Dinge, die wir noch lernen können und die wir noch nicht wissen. Ein Unterschied zwischen Smartbird und einem echten Vogel ist auch, sie haben so ein kleines Seitenruder dahin gebaut. Ich habe ein Video gesehen, wo es erste Flugversuche ohne Seitenruder oder eigentlich müssen wir sagen Seitenflosse gab. Da war dann Das musste man machen, damit er geradeaus fliegt, oder? Das war so, wir waren unter extremem zeitlichen Druck. Wir hatten das Fernsehteam da und sollte fliegen. Uns flog aber noch Indoor noch nicht so, wie es hätte sollen. Das Thema war da auch, hätten wir mehr Fläche gehabt, wäre das sicher für den Piloten leichter gewesen, dort mal zu üben und das einzutrainieren. Und so war eine schnelle Lösung gefragt. Und ich meine, wenn man jetzt aus dem Modellbau und aus dem Segelflugzeugbau kommt, dann ist ein Seitenruder immer ein probates Mittel, sozusagen zuerst mal die Ruderwirkung herzustellen. Ja. Und das wurde in dem Fall gemacht und das ist ja in diesem Film auch dokumentiert. Ja. Es gibt ja inzwischen Flugzeuge ohne Seitenruder oder B-2-Bomber zum Beispiel, passiert natürlich sehr viel aktive Regelung und Trickserei, sage ich jetzt mal. Und das ist sicherlich erheblich aufwendig von der Regelungstechnik dann. Natürlich, und das ist auch aus unserer Sicht möglich. Da ist immer die Frage, Aufwand zu nutzen und wie schnell kommt man an sein Ziel. Ja. Was ja nicht Ziel war bei dem Projekt, war einen intelligenten, autonomen Vogel zu bauen, der selber fliegen kann und vielleicht Fressen findet. Also das Ding ist ferngesteuert. Das Ding ist ferngesteuert, das ist eigenstartfähig. Mit eigenstartfähig meinen wir, dass er durch Flügelschlag selber vom Boden wegkommt. Das ist also möglich. Es ist aber kein autonom fliegender Roboter, sondern der ist immer noch funkferngesteuert. Ja. Wir haben die Pinguine gehabt. Die sind autonom, Air-Pinguin, die sind autonom im Raum, in einem begrenzten Raum geflogen. Da hatten wir also sowas wie ein Indoor-GPS mit Ultraschall aufgebaut und hatten dann drei Pinguine, die sich in dem begrenzten, abgegrenzten Ultraschallraum frei bewegen konnten und die mussten sich dann auch gegenseitig ausweichen. Was dort der Fall war, wir hatten aufgrund, dass das auch heliumgefüllte Objekte war, eine sehr langsame Fluggeschwindigkeit und mussten dort nicht sehr schnell sein. Das heißt, wir haben mit diesem Thema schon mal in Anführungszeichen Dinge ausprobiert, sind jetzt aber bei Smartbird nicht hergegangen und haben gesagt, jetzt muss der auch noch autonom sein. Ist auch ein ganz anderer Aspekt einfach. Da ist bei uns immer die Frage auch, Indoor muss es für die Messe zumindest funktionieren und Indoor-GPS ist schwierig oder sehr aufwendig und sehr teuer. Also für den Pilot, der das Ding fernsteuert, den Vogel, wie stellt sich das dar? wie ein ganz normales Modellflugzeug, und dann muss der an einem der beiden Fernsteuerungshebel immer auf und ab gehen, um den Flügelschlag zu, oder wie? Da ist ein Mikrocontroller drauf und das wird eigentlich gesteuert wie ein herkömmlich konventionelles Flugzeugmodell. Okay, das heißt im Prinzip die Motorleistung, also beim Flugzeug ist quasi die Flügelschlagfrequenz. Ja, genau. Ja. Und rechts, links, oben, unten. Ja, klar. Sie geben Gas praktisch und Gas ist einfach mehr Flügelschlag. Ja. Ich denke, zum Abschluss sollten wir noch ein bisschen so über Sie haben es gerade schon erwähnt, Mikrocontroller, über die Elektronik und die Software oder was auch immer da sonst noch drin ist, reden. Das Erste, was mir vorhin aufgefallen ist, kann aber gut sein, dass ich mich täusche, an der Fernsteuerung war keine 2 Meter lange normale Antenne dran, sondern so eine Stummelantenne. Ist das heutzutage üblich bei Fernsteuerungen oder fänden Sie da irgendein anderes Protokoll? Ne, das ist also eine übliche eine konventionelle Funkfernsteuerung, okay, die man handelsüblich kaufen kann. Okay. Und was passiert dann elektronikmäßig im Vogel? Also wir haben die Motorumdrehung dort, messen wir die genaue Position vom Flügel. Also aufgrund dessen, dass wir die 3 Hall-Sensoren haben, ja, wissen wir zu jedem Zeitpunkt, wo sich der Flügel befindet. Und das muss in Übereinstimmung gebracht werden mit der aktiven Torsion, mit den Modellbauservos, die dann aktiv tordieren. Ja. Wenn das nicht zusammenpasst, dann erzeugen wir keinen Schub oder zu wenig Schub und dann würde auch nicht fliegen. Ja. Was interessant dabei war, bei dem Experimentieren, man hört es sogar, wenn der Flügel schlägt und er bekommt sozusagen Schub, dann hört sich das plötzlich auch anders an. Also das heißt, das Geräusch, wenn es optimal läuft, ist ein anderes wie das Geräusch, wenn er sozusagen die Luft durchwirbelt, aber keinen Vortrieb erzeugt. Ja. Aber das klingt für mich danach, als dass da elektronisch und softwaretechnisch nicht viel passiert. Die Herausforderung ist Mechanik und Kinematik, oder? Es gehört beides zusammen. Also Sie müssen das zusammen steuern und wir hatten dann oder haben die Möglichkeit, auch über Zigbee die Daten zum einen auszulesen und zum anderen auch wieder ein neues Programm aufzuspielen. Das heißt, wir müssen ja online machen wir Condition Monitoring und wissen, was passiert. Also wie viel Watt verbraucht er? Wo steht der Flügel? Und bringt der Schub oder bringt er keinen Schub? Mhm. Weil wenn Sie das als Forschungsprojekt machen, ist das schwierig oder man kann ja nicht nur experimentieren und weiß dann nicht, was passiert, dann weiß man auch nicht, wie man optimieren soll. Mhm. Das heißt, diese ganzen Daten lesen wir aus und können die dann auch analysieren und können da dann auch feststellen, was funktioniert hat und was nicht funktioniert. Mhm. Dann war es auch wichtig, diese Flügelverdrehung, braucht die einen Vorlauf, braucht die keinen Vorlauf, wann muss die kommen, kommt die am obersten Punkt oder kommt sie vorher oder kommt sie nachher? Da haben wir immer dazu Highspeed-Aufnahmen gemacht und auch Messungen gemacht in dem Grundlauf vom Dr. Send, um das dann rauszufinden. Also schon, sag mal, professionell angegangen das Ganze und nicht nur rumgespielt. Das ist ganz sicher mit Rumspielen. Also das sagt auch Dr. Send in seinen theoretischen Aussagen. Der Raum, wo man die optimale Wirkungsgrad erzielt, der ist sehr, sehr eng und da muss alles zusammenstimmen. Wenn dann nicht alles zusammenstimmt, dann kommt man nicht zu diesen 80% aerodynamischen Wirkungsgrad. Mhm. Und das ist eigentlich die Herausforderung, diesen schmal begrenzten Raum zu finden. Und da hilft Bastelei nicht weiter. Zu viele freie Parameter quasi. Ja. Waren Sie da mal im Windkanal? Wir haben kürzlich irgendwo gelesen, dass es einen Vogelwindkanal gibt irgendwo in Österreich. Wir waren nicht im Windkanal. Das hat folgenden Grund. Also Windkanäle sind in der Regel optimiert für höhere Windgeschwindigkeiten, also für Automobile oder auch für Flugzeuge. Und wir fliegen ja bei niedrigen Windgeschwindigkeiten. Ja. Und da war dieser Rundlauf eigentlich ein sehr probates Mittel und ein sehr guter Ersatz für den Windkanal. Ja. Ja. Also dort hatten wir die Möglichkeit, den Vogel entweder zu schleppen oder er hat durch den Flügelschlag den Arm mitgenommen. Ja. Und das war dort eigentlich das richtige Messinstrument, um das realisieren zu können. Wie geht's weiter? Kann man da jetzt ab nächstem Jahr einen Bausatz bei Graupner kaufen, um seinen eigenen? Was sind die nächsten Schritte mit dem Ding? Für uns die nächsten Schritte sind zum einen mal den Übertrag in die Automatisierungstechnik zu bringen. Das heißt, die Themen Leichtbau, Funktionsintegration, Strömungsoptimierung, all das Gelernte in die Automatisierungstechnik zu übertragen. Und Dann ist es so, darf man gespannt sein, was die nächsten Jahre auf der Hannover Messe zu sehen sein wird. Also Sie haben schon die Idee, den Vogel noch weiter zu entwickeln, in mancherlei Hinsicht, bestimmt noch geheim, aber... Das ist immer so, es lohnt sich immer, auf die Hannover Messe zu kommen. Okay, Message dort, angekommen. Und dort Neues zu sehen. Ich möchte eigentlich nicht über Dinge kommunizieren, klar, die noch nicht gemacht sind, klar, sondern klar, kommen sie und dann gibt es wieder was Neues, ja, von Festo. Aber eine Frage da noch, weil Sie gerade sagen, Neues von Festo, haben Sie an dem Vogel noch weiterzumachen oder einfach andere Bionic Learning Network Projekte? Okay, ist auch geheim. Das Bionic Learning Network geht aber weiter, also das ist nicht zu Ende. Kann also man sich mit neuen spannenden Sachen rechnen? Das Bionic Learning Network ist nicht zu Ende. Wir planen 4 neue spannende Projekte, okay, für die nächste Hannover Messe. Ja. Und das wird sich lohnen, wieder dorthin zu kommen. Oder wenn man eben nicht die Gelegenheit hat, diese YouTube-Filme und unsere Internetseite, ja, anzuschauen. Genau, festo.de, na, da gibt es bestimmt prominent verlinkt. Also www.festo.com/bionic, okay, mit C geschrieben, dort ist alles zu finden. Okay, wir verlinken auch den ein oder anderen YouTube-Film, sodass die, die den Vogel heute nicht live gesehen haben, sich das trotzdem angucken können. Gibt es da... Erfahrungswerte, ob andere Vögel auch glauben, dass es da um einen Vogel handelt? Ist man da mal gemeinsam geflogen? Also das Spannende war jetzt eben bei der TED-Konferenz in Edinburgh, da hatten wir die Möglichkeit zusammen zu fliegen mit echten Möwen. Das war so, da war ein Picknick aufgebaut und wir sind mit Smartbird geflogen und Smartbird ist dann immer höher gekreist und höher gekreist und zuerst kam eine Möwe, dann kam die zweite, dann kam eine dritte. Am Schluss ist Smartbird mit über 30 Möwen über diesem Bereich von dem Picknick geflogen. Das war also sehr spannend. Mein Eindruck war, die Möwen sind sehr interessiert an Smartbird. Was man auch sehen kann, auch auf den Videos sehen kann, ist, dass zum Teil die Möwen den Smartbird recht scharf anfliegen. Mhm. Also da kann man sich auch die Frage stellen, gibt es sowas wie Revierverhalten in Bezug von echten Möwen auf die künstliche Möwe. Mhm. Ein weiterer spannender Punkt war, wenn Smartbird den Flügelschlag eingestellt hat und nur noch gesegelt ist, dann haben sich die echten Möwen entfernt und sind weggegangen und sind erst wieder gekommen, als der Flügelschlag wieder eingesetzt hatte. Mhm. Also dieses Flügel, also Segeln in V-Stellung sozusagen, ja, das hat die Möwen dazu gebracht, von Smartbird sich zu entfernen. Mhm. Bei dann wieder einsetzendem Flügelschlag sind die wieder gekommen. Mhm. Kann man sich vorstellen, den Smartbird dann auch für Vogelforschungszwecke einzusetzen, mal mit Schwärmen mitfliegen? Also grundsätzlich kann man sich das vorstellen, wobei wir sind im Moment ja nicht so weit, dass, klar, wir autonom fliegen können. Ja. Mal überlegt, eine Kamera da drauf zu machen und die anderen Vögel beim Fliegen zu beobachten, da aus Perspektive vom Smartbird? Also wir haben eine Kamera drauf gehabt schon, das sieht man auch in dem Smartbird-Video. Da gibt es eine kurze Sequenz, wo er übers Feld fliegt und man die Sicht von Smartbird sieht. Dieses Thema mit den echten Möwen zu fliegen ist so neu, dass wir da noch nicht dazugekommen sind, das zu machen. Wäre natürlich sehr spannend, in einem Pulk von Möwen mit einer Kamera mit dabei sein zu können. Absolut, absolut. Okay, damit sind wir im Prinzip durch. Habe ich irgendwas Wichtiges vergessen zu fragen? Nee, es war sehr spannend. Herzlichen Wunderbar. Dank. Wunderbar, danke fürs Mitmachen. War super. Dankeschön. Danke. So, das war's mal wieder. Ich bedanke mich natürlich ganz herzlich bei Markus Fischer fürs Mitmachen. Und ihr solltet, glaube ich, unbedingt die Videos angucken. Eine Sache liegt mir noch am Herzen. Ich finde es ziemlich cool, dass eine Firma sich die Zeit und die Ressourcen und das Geld nimmt, solche Dinge zu tun. Klar hat das Ganze potenziell Auswirkungen oder Konsequenzen oder Dinge, die man lernen kann für die konkrete Arbeit, aber es ist auch einfach spannend, Leute zu fördern, Ideen zu fördern, die einfach cool sind, ja. Und das Ganze hat natürlich auch einen Marketing-Effekt, ist auch klar. Ich meine, wir hätten wahrscheinlich nicht über Festo geredet im Rahmen von unserem Podcast, wenn die nicht sowas wie den Smartbird gemacht hätten. Und meiner Meinung nach ist das, so muss Werbung letztendlich passieren. Man muss seine Kompetenz zeigen, man muss das so tun, dass es cool ist, dass die Leute das auch gerne angucken und nicht irgendwie mit sinnloser Werbung zugemüllt werden. Also ich finde das alles ziemlich cool.